Kundgabe 6080. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.10.1954. Einfluss des Gegners auf den Willen. Zerstörungen. Es genüge euch zu wissen, dass sich in meiner Schöpfung alles so vollzieht, wie es mein Wille ist. Es wird also nicht mein Gegner irgendwie auf die Schöpfung einwirken können, weil sein Einfluss nur möglich ist auf das im freien Willen stehende Geistige, den Menschen, jedoch diesen dann so beeinflussen möchte, dass der Mensch selbst sich wieder an Schöpfungswerken versucht, in meinem Gegner günstigem Sinn. Was also dem Menschen auszuführen möglich ist, das kann immer meinem Willen gemäß sein, aber auch dem Willen meines Gegners entsprechen, weil von beiden Seiten auf ihn eingewirkt wird. Was aber außerhalb des Machtbereiches des Menschen geschieht, kann niemals von meinem Gegner bewerkstelligt werden, sondern es muss allein meinem Wirken zugeschrieben werden, weil meinem Gegner jegliche Macht genommen ist über die Schöpfung, über das noch gebundene Geistige. Aber gerade darum wird mein Gegner seinen ganzen Einfluss aufbieten, die Menschen sich gefügig zu machen, dass sie sich zerstörend betätigen, weil dadurch das gebundene Geistige frei wird, wobei er glaubt, nun dieses Geistige wieder in Besitz nehmen zu dürfen. Auch das ist ihm nicht möglich. Nur wirket nun das frei gewordene Geistige ungünstig auf alles es Umgebende ein, weil es in sich das aus der Ordnung getretene ist und darum auch seine Umgebung aus der Ordnung bringt, also auch eine bestehende Gesetzmäßigkeit aus der Ordnung bringen kann. Indirekt also ist das wohl das Werk meines Gegners, doch immer nur über den menschlichen Willen, während mein Wille allein genügt, die Ordnung wiederherzustellen und schöpferisch aufbauend im gesamten Universum tätig zu sein. Diese seine Machtlosigkeit lässt in meinem Gegner Pläne erstehen von wahrhaft teuflischer Gesinnung, die Menschen dazu anzuregen, den Erdball zu zerstören, doch ihnen selbst andere Ziele vor Augen stellend, die sie zu höchster Betätigung antreiben. Die Zerstörungen, die er selbst nicht ausführen kann, tarnt er geschickt als erstrebenswerte Nutzbarmachung von unbekannten Kräften. Und er findet auch Menschen genug auf dieser Erde, die ihm zu Willen sind und die darum auch von ihm die Kraft beziehen zu Entdeckungen und Ergebnissen aller Art. Als Folge eintretende Naturkatastrophen betreffen nun zwar die durch meinen Willen erstandenen Schöpfungen, sie können aber dennoch nicht als direkte Kraftäußerung des Satans bezeichnet werden, sondern es sind immer durch menschlichen Willen zustande gekommene Ordnungsstörungen, die zwar von größter Bedeutung sind in der Entwicklungsphase des Geistigen, sowohl des im freien Willen stehenden als auch des noch gebundenen Geistigen, denn der Entwicklungsgang dessen wird unterbrochen und erfordert nun ein Gegenwirken meinerseits, damit die gestörte Ordnung wiederhergestellt wird, damit die unterbrochene Entwicklung wieder ihren Fortgang nimmt. Der Plan meines Gegners misslingt zwar, denn er gewinnt nicht das frei gewordene Geistige, doch die ihm hörig gewordenen Menschen, das schon weiterentwickelte Geistige, hat er gewonnen, über das ihm aber jegliches Verfügungsrecht genommen wird durch die nun bevorstehende Neubannung. Der Einfluss auf den freien Willen des Menschen von Seiten meines Gegners ist sehr groß. Doch allem Geschöpflichen, außer dem Menschen gegenüber, ist er machtlos. Er kann nichts durchführen, so wie sich der Wille des Menschen ihm versagt. Und was dem Willen des Menschen unzugänglich ist, worauf der Wille des Menschen keinen Einfluss hat, ist immer mein Walten und Wirken im Universum. Niemals aber eine Machtäußerung meines Gegners, der jeglicher Macht entblößt ist, darum aber alles daran setzt, sich den Willen der Menschen gefügig zu machen, um durch diesen nun zur Ausführung zu bringen, was er plant, euch zum Verderben. Amen.